Kapitel 5. Angela schaut auf ihre Uhr. So spät schon. In einer Stunde beginnt mein Türkischkurs. Angela lernt weiterhin an der Volkshochschule Türkisch. Der Kurs ist um 21.45 Uhr beendet. Konstanze fehlte. Angela macht sich auf den Heimweg. Sie geht langsam. Sie hat Zeit. Mehmet kommt erst gegen 23 Uhr. Er besucht eine Veranstaltung der Interessensgemeinschaft der Kaufleute aus der Bergmannstraße e.V. Angela denkt über den Kurs nach und freut sich über ihre Fortschritte. Plötzlich wird Angela unsicher. Sie fühlt sich beobachtet. Sie bleibt stehen und blickt um sich. Sie sieht einen Mann. Ihr Herz klopft wie wild. Ein Gedanke schießt ihr durch den Kopf. Markus! So schnell sie kann, läuft sie nach Hause. Soll ich mit Mehmet darüber sprechen? Fragt sie sich laut. Was kann ich ihm denn Genaues sagen? Vielleicht bilde ich mir das alles nur ein, beruhigt sie sich selbst. Eine Stunde später kommt Mehmet. Nach einer langen, zärtlichen Umarmung fragt Mehmet: Sag mal, Schatz, hast du die Ladentür offen gelassen? Nein. Gott sei Dank ist nichts passiert. Angela hat in dieser Nacht einen unruhigen Schlaf. Sie denkt an ihren Ex-Freund. Macht Markus seine Drohung wahr? Wenn ja, wie?